نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin بإذن تعالى. Von Entschuldigung, von Subul al-Salam. Entschuldigung. Von Subul al-Salam. Und das geht weiter mit dem Buch von Ar-Raj'a. Das wird ein Talaq rückgängig machen, eine Scheidung rückgängig machen. Und wir sind bei Hadith 1037. طيب. درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيكم. نتابع في كتاب الرجعه كتاب الطلاق من سبل السلام الموصله الى بلوغ المراه الحديث 37 بعد الالف. وعن عمر رضي الله عنه في امراه المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 اشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وفيه هذا قصة أخرجها البيهقي وأخرجها عبد الرزاق بسنده إلى الفقيد الذي فقد في فقيد فقد. قال: دخلت الشعبة يعني الجبال فاستهوتني الجن أخذتني، فمكثت 4 سنين. فأتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه أي ولي الفقيد فطلقها، ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها. أي أن مذهب عمر في المفقودة، في المفقود زوجها، أنها تنتظر 4 سنوات وبعد ذلك تعتد 4 أشهر و10، وثم تكون هذه المرضى هذه حرة. هذا مذهب عمر رضوان الله عليه. وطبعا ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة، بدليل فعل عمر رضوان الله عليه. ولكن عند الشافعي أنه قال أن امرأة المفقود تنتظر حتى يأتيها يقين الموت عن علي رضوان الله، لكن الله أعلم في هذه القصص بارك الله فيكم. لأن المرأة لا يمكن أن، لأنه ما في ضرار في ديننا، لا ضرر ولا ضرار، ذاك ما يستطيع طبعا الهادوية قالت بس عمرها الطبيعي يعني كم تعيش. طبعا وهذا القول ما يستطيع الإنسان أن يأخذ به، أنه كم يستطيع الإنسان. ولكن بارك الله فيكم، الصحيح أن تذهب إلى الحاكم، أن تذهب إلى الحاكم إلى القاضي يعني، والقاضي ينظر في أمرها ويستطيع أن يطلقها، يستطيع أن يطلقها. طبعا هناك قول أنها تنتظر سنة، وبعد السنة تذهب إلى القاضي وتطلب الطلاق. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. عن عمر، عمر هتت زيد رضي الله عليه بتسجلش oder hat entscheidet entschieden bezüglich einer Frau die nicht weiß wo ihr Mann ist. Das wird der Mann ist verschwunden als vermisst. Der Mann ist vermisst, verschwunden und die weiß nicht wo der ist. Der hat befohlen Umar, dass sie 4 Jahre abwartet, 4 Jahre, und nach diesen 4 Jahren wartet sie die Wartezeit 4 Monate und 10 Tage. Und das hat Al-Imam Malik und Al-Shafi'i, die haben das überliefert. Und zwar, glaube ich, es gibt eine Geschichte diesbezüglich. Und es war ein Mann, der war auf der Reise und die Djinn, die haben ihn genommen und der ist geblieben. Und danach kam seine Frau zu Umar bin Khattab und sie hat ihm gesagt, mein Mann ist verschwunden und ist nicht zurück. Was soll ich machen? Omar sagte ihr, du sollst 4 Jahre auf diesem Datum warten. Und nach 4 Jahren hat sie 4 Monate und 10 Tage die Idda eingehalten. Die Idda 4 Monate und 10 Tage. Es war eine Frau, also diese Aufzahltage oder Anzahltage Wartezeit für eine Frau, die ihr, wenn der Mann gestorben ist. Also wenn ein Mann stirbt, die Frau muss 4 Monate und 10 Tage Hidat haben, das würde man sagt wie Tower, und danach darf sie heiraten, aber nicht davor. Diese 4 Monate und 10 Tage beim Verstorbenen. Aber wenn der Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, dann sind das 3 Perioden. 3 Perioden, wenn sie schwanger ist, wenn die Schwangerschaft zu Ende ist und so weiter. Und das haben wir alles. Aber hier geht es darum, dass eine Person vermisst ist. Dass eine Person ist verschwunden. Man weiß nicht, wo diese Person ist. Nicht unbedingt verschollen jetzt. Es könnte sein, dass er verstorben ist, dass er gibt sehr viele verschwunden, dem Verlaufen. Allahu Akbar. Vielleicht hat er sein Gedächtnis verloren. Hauptsächlich eine Frau. Wie lange soll eine Frau warten? Das ist die Diskussion bezüglich dieser Überlieferung. Umar und Ali, Radhiallahu alayhim, haben die Ansicht, Umar hat die Ansicht, Jahre, wartet sie und dann 4 Monate und 10 Tage. Ali ibn Talib hat eine andere Ansicht und er sagt, sie muss so lange abwarten, bis sie Gewissheit hat, dass ihr Mann gestorben ist oder am Leben ist. Oder zum Beispiel sich von ihr scheiden lassen hat. Also bis sie eine Gewissheit bekommt. Es gibt andere Gelehrten, die sagen, die muss das ganze Leben warten, so viel wie ein Mann leben kann. Also wie lebt ein Mann zum Beispiel? Man sagt ja, ein Mann lebt zwischen 80, 90. Die muss so viel warten, dass der Mann zum Beispiel 90, als ob der Mann 90 geworden wäre, und dann kann sie sich von ihm scheiden lassen. Aber diese Meinung ist natürlich extrem bezüglich der Frau. Welche Frau wird 90 Jahre warten oder 80 Jahre warten? Ja, es gibt noch eine Ansicht, und zwar, dass die Frau zu dem Richter geht, dass die Frau zum Richter Zeit verschwunden, ich weiß nicht, wo der ist, und der Richter entscheidet, weil sie wartet ein Jahr, dann geht sie zum Richter, sagt sie, mein Mann ist seit einem Jahr verschwunden, und der Richter kann entscheiden, dies bezüglich Barakallahu fikum. Bezüglich der Aussage von Umar, der Mann erzählte dann, der erzählte, ich bin zurückgekommen später und Umar hat ihm gesagt, du kannst von ihr deine Morgengabe sie hat geheiratet einen anderen Mann. Omar hat ihm gesagt, ja, du kannst sie entweder zurückbekommen oder du kannst ihr, ich kann dir die Morgengabe geben. Und das haben wir schon behandelt. Und wenn ein Mann nicht da ist, ja, wie will das mit, und sie hat einen anderen geheiratet. Und dann kommt der erste Mann. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, der erste bekommt sie, die anderen sagen, der zweite, die anderen sagen, der Richter entscheidet. Wallahu ta'ala, aber allgemein, barakallahu fikum, das geht hier darum, der Richter entscheidet am Ende so viel Wort. Wallahu. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ولكن هذا السند ضعيف الحديث ضعيف بارك الله فيكم باعتباره ضعيف لو صح هذا خلاص انتهى الكلام ما في 4 سنين وخمس سنين وعشر سنين حتى يأتيها يقل يعني دليل ولكن هذا أخ غيثي wäre diese Überlieferung authentisch, dann hat dieses Thema sozusagen ist, oder ist dieses Thema abgeschlossen. Aber diese Überlieferung, die ist schwach. Und zwar, Al-Mughira ibn Shu'ba erzählte, dass der Prophet gesagt hätte, die Frau, die nicht weiß, wo ihr Mann ist, oder ihr Mann ist vermisst, sie bleibt seine Frau, solange sie keinen klaren Beweis bekommt. Sie hat keinen Beweis, ob der Mann am Leben ist oder nicht, ob er da ist oder nicht. So lange muss sie warten. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und weil diese Überlieferung schwach ist, kann man nicht als Beweis nehmen. Deshalb bleibt dieses Thema offen, weil wir keine klaren Beweise dafür haben, wie man das genau macht. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتن يبيتن عفوا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم يعني لا يبقى لا يبيتن البيتوتة وهي بقاء الليل وفي لفظ عند مسلم عند امرأة ثيب لأن يعني المرأة الثيب يدخل عليها غالبا أما البكر ما يدخل عليها لأنها تبتعد عن الرجال ناكحا أي مزوجا بها أو ذا محرم وهو المحرم والحديث الدليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وإنه يباح لها الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد يعني أبدا ما يجوز له أن ينكحها بسبب مباح يحرمها ليش على التأبيد؟ لأن أخت الزوجة تكون محرمة أولا والعم والخال تكون محرمة أولا ولكن طالما هو متزوج بسبب مباح أي احتراز عن أم الموطوءة لشبهة وبنتها من مباح فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح يعني إنسان دخل بالبنت حتى لو كان زنا فحرمت عليه أمها وجدتها وكذا أي لا يجوز لرجل أن يبقى مع أجنبية الأجنبية هنا يعني المرأة اللي ما تحل له إلا أن يكون زوجها أو أن يكون محرم لها وإلا غير ذلك لا يجوز هذا الذي يفعل في بعض البلاد أن المرأة تدخل الرجل عندها وينام عندها في البيت والرجل مو موجود هذا كله لا يجوز وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم يعني رجل ما يبقى مع امرأة إلا يكون فيه محرم بارك الله فيكم. حديث 1049 و 1040، جابر رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, es ist verboten für einen Mann bei einer Frau zu übernachten, außer dass der Mann ihr, mit ihr verheiratet ist oder dass er von ihren Verwandten ist, die sie nicht heiraten dürfen. Das bedeutet Maharim. إلا مع ذا محرم. Es gibt in einer Überlieferung eine Frau, die schon verheiratet ist oder geschieden ist oder verwitwet ist. Das bedeutet, ein Mann darf niemals bei einer Frau übernachten, solange er mit ihr nicht verheiratet ist oder Mahram. Das bedeutet Mahram hier. Pass auf, Mahram ist derjenige, der die Frau nicht heiraten darf. Ursprünglich oder für einen Grund, wie zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat, der darf ihre Schwester nicht heiraten. Aber nicht für immer. Weil wenn, wenn er sich von der Frau scheiden lässt, dann kann er seine, dann kann er ihre, Entschuldigung, Schwester heiraten. Deshalb, man muss sagen, ewig. Das wird, Al-Tahrim ist ewig. Das heißt, es gibt Frauen, die sind für uns Mahram. Deine Mutter, deine Schwester, deine Tochter, deine Großmutter und so weiter. Die sind Mahare. Auch die Frau, die Mutter von deiner Frau und ihre Großmutter oder ihre Tochter oder ihre Schwester nicht für ewig, ihre Tante nicht für ewig. Aber die sind alle sozusagen erstmal Mahare. Deshalb, hier wird damit gemeint, ein Mann, ein fremder Mann, darf niemals bei einer Frau übernachten. Niemals. Auch wenn die deine Cousine ist. Wenn die deine Cousine ist, darfst du nicht. Weil sie kein Mahram ist. Du darfst sie heiraten. Das heißt, was Mahram ist, entweder, dass du nicht heiraten darfst, oder die ist von deinen Verwandten, die natürlich so nah von dir sind, dass du deine Schwester. Ibn Abbas hat überliefert, der Prophet sagte, es ist verboten, dass ein Mann mit einer Frau allein bleibt, ohne Mahram. Also du darfst nicht mit einer Frau allein sein. Deshalb diese Khulwa, nennt man das. Khulwa bedeutet, dass ein Mann allein in einem Raum mit einer Frau bleibt. Das darf man nicht bei uns im Islam. Hier nennt man Khulwa. Du und eine Frau allein. Die Frage, die wichtig vielleicht für uns ist, natürlich, das kommt hier nicht vor, aber ich erzähle euch, weil es wichtig ist, wir können mal ein Straßenbahn auf dem Bus und fakat fi mar'a wahida und ente tajlis ma'a, hal yu'ad hada khulwa, hada la yu'ad khulwa. هذا لا يعد خلوة. أو مثلا كنت في غابة في طريق وهي أمامك، أو كنت في مكان في عام، هذا ما يعتبر خلوة. إنما الخلوة هو في مكان أنك تختلي بها بحيث لا يراك الناس، وأنت قد ترى الناس بس الناس لا يروك، فهذا يعتبر خلوة. حتى لو كان مثلا لو كنت رحت إلى غابة والغابة فيها مكان فيه سياج وما في حدا حواليك، ما في حدا يراك، فأنت ومرأة لحالكم ما يجوز أن تبقى. Die Frage ist, was ist jetzt heutzutage gemeint? Zum Beispiel, du bist im Bus und es gibt nur eine Frau im Bus mit dir. Ist das Khulwa? Nein. Khulwa bedeutet, dass du an einem Platz mit der Frau allein bist, dass die Leute euch nicht sehen können. Wenn du auf der Straße bist und eine Frau allein, oder du bist zum Beispiel auf dem Markt und die Frau ist daneben, oder im Waldstück und die Frau ist daneben. Das nennt man alles kein Khulwa, weil die Leute dich sehen können. Aber wenn du zum Beispiel in einem Waldstück bist und es gibt Zaun und mittendrin, es gibt niemanden, der dich sieht. Und du bist mit der Frau, dann ist das Chulwa. Wenn du auch keine Decke über deinen Kopf hast. Weil einige Gelehrten sagen, man muss Decke über seinen Kopf haben und sonst, das ist nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt. So, barakallahu fikum, Chulwa bedeutet, allein mit einer Frau zu sein, ist verboten in unserer Religion. Weil der Prophet in einer anderen Überlieferung sagte, wenn ein Mann und eine Frau allein in einem Raum sind, dann ist der Dritte der Shaitan. Und überlege dir, du hast den Shaitan bei dir. Was wird er dir sagen? Sei brav. Ist klar. Und Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولو شاهد عن ابن عباس في الدار القطني أوطاس وادي في ديار هوازن هوازن قبيلة من قبائل العرب وهو بالقرب من حنين فكان هناك سبايا كان هناك سبايا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطأ الحامل الحامل ما أحد يقربها وحتى المحامل ما تقرب حتى تحيض وهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره فلا يجوز أن يقرب المرأة حتى تحيض ومن حديث رويفع قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض يعني حتى كان ثيب ولا كان حتى ينتظر حيضة لبراءة الرحم طحن بحيث يعلم أنها أنها يعني حامل أو لا ويقول المؤلف رحمه الله واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستمرار دون الجماع كذلك بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة طبعا بالنسبة لنا اليوم هذا الأمر قد يكون فقط ممكن يكون مع بعض الشباب اليوم في زماننا مثلا إنسان يريد أن يتزوج امرأة وهذه المرأة كانت غير مسلمة وكانت قد زنت مع رجل آخر فدخلت الإسلام هل يجوز له أن يطأها مباشرة؟ لا ينتظر حتى يستمر الرحم على الأقل حيضة يعني قد يكون فقط في مثل هذا الباب أما بالنسبة للجواري والسبايا فما في زماننا هذا الكلام نسأل الله السلامة بارك الله فيكم أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه أرسلت بتسجليه دا فخون فون أوطاس Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, keiner darf mit einer schwangeren Frau bei Schlaf haben, bis sie entbunden hat. Und keiner darf mit, auch mit, Frau, mit einer Frau, die nicht schwanger ist, keiner darf mit ihr bei Schlaf haben, bis sie ihre Periode bekommen hat. Das bei Abu Dawud und bei Al-Hakim und es gibt auch eine Überlieferung bei Dar-Qutni von Ibn Abbas. Was bedeutet das? Autas, Barakallahu fikum, das ist so ein Tal in der Nähe von Hunain. Und dort haben Araber gelebt, die sind von einem arabischen Stamm, das ist Hawazin, das ist sehr bekannt. Und die Muslime haben Kampf gehabt gegen diese Leute und die haben viele Frauen festgenommen als Sabaya, Beuten. Und die Sahaba, die wollten natürlich etwas mit diesen Frauen haben. Der Prophet sagte, die Frau, die schwanger ist, keiner darf sie berühren, bis sie entbunden hat. Und die Frau, die nicht schwanger ist, keiner darf sie auch, keiner darf mit ihr Beischlaf haben, bis sie eine Periode hat. Und diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Und zwar, der Prophet sagte, es ist verboten für einen Mann, dass er, die Pflanzen von oder Wuchs von seinem, von einem anderen mit seinem Wasser bewässert. Also wenn du Wenn du ein Landstück hast und du willst was anbauen, dann bewässerst du das mit Wasser. Und hier, Gebärmutter ist das Gleiche. Und was drin ist, das wird vielleicht Baby und so, das ist wie diese, was du anbaust, Pflanze. Deshalb, wenn eine Frau schwanger ist, ein anderer Mann darf mit ihr keinen Beischlaf haben, bis sie entbunden hat. Natürlich für uns heutzutage Kriegsbeuten als Frauen und sowas gibt es nicht. Aber für uns könnte das ein Fall sein und wichtig. Zum Beispiel ein Mann, eine Frau, die war keine Muslima und ein Mann will sie heiraten. Und diese Frau ist schwanger, von vorislamischer Zeit. Darf er sie heiraten während ihrer Schwangerschaft? Nein. Muss warten, bis sie entbunden hat. Und er darf mit ihr keinen Beischlaf haben. Oder zum Beispiel eine Frau hat Unzucht begangen, die war keine Muslima, und die hat Unzucht begangen, dann hat sie den Islam angenommen. Und ein Mann will sie heiraten. Darf er sie sofort heiraten? Nein. Die muss erstmal eine Periode, mindestens eine Periode warten, bis man weiß, dass sie nicht schwanger ist, und dann kann er sie heiraten. Das könnte heute in unserer Zeit passen. Aber mit diesen Sklavinnen und Kriegsbeuten und so weiter, das ist nicht der Fall, was wir heute haben. Der Autor sagt, das heißt, man kann sozusagen sie berühren, aber nicht bei Schlaf. Weil hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Beischlaf. Allah ta'ala a'lam. Das letzte für heute, Hadith 1042, Johann Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-waladu lil-firash wa lil-aahiri al-hajar. Muttafaqun alayhi min hadithihi, yani min hadith al-Bukhari, min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. ومن حديث عائشة في قصة ستأتي قريبا وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود يعني الحديث نفسه أتى عند أبي داود والنسائي وعند البخاري ومسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ما معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيكم الولد للفراش يعني دليل على ثبوت نسب الولد للفراش من الأب يعني أب جامع امرأة وحملت فصار الولد منه لأنه جامعها أما إذا ما جامعها فما يستطيع يقول أنه له الولد يعني مثلا رجل دخل على امرأة وما جامعها بعدين طلعت المرأة حامل فتقول هذا الأب يقول لا طب أنا ما جامعتها هناك من أهل العلم قال خلاص طالما أنه اختلى بها خلاص ولكن شيخ الإسلام يقول لا لأن هذا الشك ممكن يكون جامعها وممكن لا وما يحكم بالشك فلذلك لا إلا إذا علم أن هذا الولد أن هذا يعني السيد أو هذا الشخص جامع هذه المرأة وللعاهر الحجر الحجر يعني الرجل العاهر للزاني للزاني بارك الله فيكم القضية هي في مسألة إذا يعني امرأة دخل عليها زوجها وحملت فإذا كانت الحمل منه كان حمل منه خلاص أما إذا كان مو منه كانت قد زنت فللعاهر الحجر يعني اللي هو الرجم والله تعالى أعلى وأعلم إذا كان طبعا يعني ينظر إلى الولد إذا قال هذا مو ابني ففي هذا مسألة القيافة ينظر إلى الشبه ينظر إلى الشبه على كل في هذه المسألة أقوال كثيرة لأهل العلم ولكن هذه المسألة تدخل في باب القضاء أكثر ما تدخل في باب الأمر الذي نريده وهو الإنسان يتعلم أحكام الزواج والطلاق الولد من الفراش طالما الرجل جامع المرأة فالأصل الولد له بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم سأقتي أبو هريرة في بليفة تسبع البخاري المسلم الولد بالفراش تسبيت der Sohn oder das Kind ist bezüglich oder wird zugehörig demjenigen der mit der Mutter Beischlaf gehabt hat الفراش bedeutet Bett oder Matratze das heißt dass ein Mann mit der Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und er war mit ihr allein und er hat mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Und wenn sie ein Kind bekommt, dann normalerweise das Kind ist von diesem Vater. Weil er lahir al-Hajar und für denjenigen, der Unzucht begangen hat, den Stein. Das heißt, wenn das Kind nicht von dem Vater ist, sondern diese Frau hat Unzucht begangen und sie ist verheiratet, dann gibt es Stein. Und das ist die Bedeutung von diesem Hadith. Sowieso, ich meine, für uns, wir sind keine Richter, damit wir über solche Themen entscheiden. Aber es geht hier eher, barakallahu fikum, darum, dass man etwas versteht. Solange ein Mann mit einer Frau kein Beispiel darauf gehabt hat, dann kann man nicht sagen, dass wenn sie ein Kind bekommt, dass das Kind von ihm ist. Auch wenn sie allein in einem Raum waren. Zum Beispiel, ein Mann geht mit einer Frau allein. Und dann nach ein paar Monaten kommt diese Frau und sagt, ich bin schwanger von ihm. Das kann man nicht bestätigen. Manche Gelehrten sagen, okay, das ist sein Kind. Aber andere Gelehrten sagen, nein, das ist, es könnte sein, dass er der Vater ist. Aber es könnte sein, auch dass er nicht der Vater ist. Aber allgemein, wenn eine Frau zum Beispiel ein Kind bekommt und der Vater kommt und sagt, nein, das ist nicht mein Kind. Dann muss man das bestätigen. Oder muss man hier beweisen, ob das Kind von ihm ist oder nicht. Heutzutage natürlich gibt es medizinische Fortschritte, kann man schlicht und einfach das machen. Aber früher, wie könnte man das machen? Es gab keinen DNA-Test. Da hat man das durch Ähnlichkeit. Da hat man das Kind angeschaut und den Vater angeschaut. Und da hat man gesehen, ob ähnlich ist. Aber auch diese Ähnlichkeit ist kein Beweis. Es könnte sein, dass ein Kind ähnlich ist zu einem anderen Mann. Aber trotzdem hat die Mutter kein Sinna begangen, keine Unzucht begangen. Was könnte man machen in diesem Zusammenhang? Normalerweise, wenn die Mutter sagt, das ist der Vater, man nimmt ihn als Vater erstmal, bis man das belegen kann, dass er nicht der Vater ist. Und natürlich, wenn die Frau dann gesteht und sagt, ja, ich habe Unzucht begangen, dann, das Hadith ist klar. Al-Wadadu bil-Firash wa lil-Ahiri al-Hajar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erbärmen. Wir sind bei Hadith 1043. Babu Rida' oder Rida' Barakallahu fikum, das nächste Mal fangen wir mit neuem Thema und zwar Stillen. Also, was wir von Stillen und da kommen interessante Sachen. Wir haben noch 43, wir haben ungefähr 20 Hadithe, 30 Hadithe und dann werden wir vom Buch der Heirat und der Scheidung zu Ende, inshallah, wir werden das zu Ende führen. Wir sind alle. Baqi inda hawli 30 Hadithen, barakallahu fikum, ba'daha yantahi باب كتاب الزواج وكتاب الطلاق والكتاب الذي بعده حقيقة يعني هذا يحتاج قضاة ما إيش منه لا لأنه كتاب الجنايات هذا يعني das nächste Buch wird Al-Jinayat sein. Al-Jinayat, die sind diese Straftaten. Was macht man mit Straftaten? Und dann kommt Al-Hudud. Das bedeutet die Strafmaß. Straftaten und dann Strafmaß. Und danach kommt das Buch von Al-Jihad. Und dann das Buch von Al-At'ima. Das wird Essen. Und dann kommt über Al-Aqiqa und über Schwören und Gelübde, Al-Nadr und dann das Richten und dann kommt Al-Jami' und dann zu Ende. Wir haben mittlerweile, barakallahu fikum, das Buch hat das Buch hat 1467 Hadithe und wir haben mittlerweile 1043 Hadithe erklärt. Das heißt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bald sind wir fertig mit diesem Buch. Barakallahu fikum, Al-Kitab fihi 1400, حوالي 50 حديث، ونحن أخذنا إلى الآن 1043 حديث، يعني قطعنا شوطا كبيرا في سبل السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا. Wer wirklich dieses Buch gelernt hat von Anfang an mit uns, definitiv hat man jetzt großes Wissen gesammelt. Weil wir fast so viele Themen erklärt haben und in jedes Mal, vielleicht in jedem Hadith auch haben wir manchmal zwei, drei Hadithe noch dazu genommen. Das wird insgesamt haben wir 3.000, 4.000 Hadithe hier erwähnt. Mit Ayat, mit Aussagen von Gelehrten. Und definitiv derjenige, der das richtig mitgemacht hat, richtig gelernt hat, inshallah, da kann man von dieser Person sprechen, dass diese Person Barakallahu fikum Talib ilm geworden ist. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. Gibt es Fragen zu den Themen, die wir gemacht haben hier in der Moschee? Oder alles verstanden? Hal fi su'al alladhi takallamna alayhi wa la fahimtu kull shay'? Alles. Okay, dann kommen wir zu Ende. Wir machen nicht wie gestern. Die Brüder und Schwestern im Internet, es kann sein, dass ich in Viertelstunde oder 20 Minuten kommen werde. Mal sehen, ihr könnt warten. Wenn ich nicht kommen würde, dann kommt Abu Jamal nachher und der macht mit euch Fragen und Antwort. Ich möchte nicht lange bleiben. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ومن الله سبحانه وتعالى في المير فما شنيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته